In den offiziellen Biografien des Benito Mussolini kommt Jessica Alfieri so gut wie nicht vor. Dabei hat es sie tatsächlich gegeben, als Geliebte, Mitarbeiterin, gedachte Biografin des Duce. Sie entstammte einer alten jüdischen Familie aus Venedig. Ihre Liaison mit Mussolini begann noch vor dem Siegeszug der italienischen Faschisten und endete mit ihrer Flucht vor den Schergen Mussolinis aus Italien. Ihr Leben war eine tragische Folge von Verblendung und Niederlagen. Als Journalistin verschrieb sie sich der faschistischen Ideologie, als Biografin Mussolinis geriet sie in den Blick des Geheimdienstes. Als Geliebte blieb ihr das Schicksal nicht erspart, einer Jüngeren weichen zu müssen. Das folgende Hörspiel des 1943 in New York geborenen Autors David Zane Meyrowitz macht aus diesem individuellen Schicksal das Exempel eines tragischen Verrats an der Herkunft, der Familie, der Kultur der Jessica Alfieri. Ich war Il Duces Judenmädchen. Hörspiel von David Zane Meyrowitz. November 1938, der Zug nach Chiasso. Im Halbschlaf tropft mir Speichel auf das Kleid. Ich habe einen kleinen Ziegenlederbeutel um den Hals, diskret zwischen den Brüsten versteckt. Darin meine Cyanidkapsel und drei ungeschliffene Diamanten. Was ich zuerst schlucken sollte, darum geht es in meinem Traum. Ich entscheide mich für die Diamanten, eine nach dem anderen, mit einem Schluck aus der Limonadenflasche runtergespült. Ich berechne die Uhrzeit genau, sodass die Diamanten in einer Schweizer Toilette wieder herauskommen, nicht in einer italienischen. In meinem Traum habe ich vor der Grenze Krämpfe und taste mir den Weg zu der ekligen dritte Klasse Toilette, damit ich nicht auffalle. Ich drücke so heftig, wie ich kann. Als ich aufstehe und in die Kloschüssel schaue, liegt dort nur ein Häufchen zerbrochener Zähne. Signora, Ihren Fahrschein bitte. Danke. Haben Sie ein Visum für die Schweiz? Sie sind doch nicht vom Zoll. Ich muss danach fragen. Ohne Visum kommt niemand rüber. Sie würden Ihre Zeit verschwenden. Meine Papiere sind in Ordnung. Und außerdem ist die Schweiz neutral. Ja, Sie kennen die Schweizer nicht. Mich weist keiner ab. Ich habe Beziehungen zu hohen Stellen in Rom. Ist nur ein gut gemeinter Rat, Signora. Worum geht's? Ich versuche zu schlafen. Das Kruzifix um Ihren Hals wird niemanden täuschen. Was Neues unter den Kaufleuten? Ihr wusstet, niemand besser als ihr, Graziano, um meine Tochter Flucht. Das ist richtig. Ich meinerseits kannte den Schneider, der ihr die Flügel zum Wegfliegen gemacht hat. Sie ist verdammt dafür. Das ist sicher, wenn der Teufel ihr Richter sein soll. Aber sagt uns, was hört ihr? Hat Antonio einen Verlust zur See gehabt oder nicht? Da habe ich einen anderen schlimmen Handel. Ein Bankrottierer, ein Verschwender, der sich kaum auf dem Rialto darf blicken lassen. Er nannte mich immer Wucherer. Er sehe sich vor mit seinem Schein. Er verlieh mir Geld aus christlicher Liebe. Er sehe sich vor mit seinem Schein. Der Kaufmann von Venedig müsste verboten werden. Nicht alle Juden sind wie Shylock. Das meint mein Vater auch. Du nicht? Ich bin dafür, dass das Verbieten von Theaterstücken verboten sein sollte. Mir hat dieser Tage eine Frau auf dem Markusplatz aus dem Fenster eine Ladung Müll auf den Kopf gekippt. Dann, als ich hochsah, hat sie erst auf mich und dann auf ihre Nase gezeigt. Ja, du hättest den Müll aufsammeln und ihr wieder ins Haus werfen sollen. Oder ihr ins Maul stopfen. Und wenn wir eines Tages um unser Leben rennen müssen, Jessica? Rennen? Ich? Ich werde immer gehen, Amedeo. Langsam. November 1912. Mein Vater will, dass ich Amedeo Alfieri heirate. Die perfekte Verbindung zwischen venezianischen Juden. Keine der beiden Familien verliert bei der Transaktion Geld. Ich würde es lieber vorher ausprobieren. Aber Amedeo wäre entsetzt. Und wenn es schief liefe, ich würde ihn vielleicht nicht mehr heiraten wollen. Lieber hinnehmen, was kommt, und sich keine Wahl lassen. Am selben Abend. Der Kongress der Sozialistischen Partei in Perugia. Wort für Wort dieselbe Rede wie in Reggio Emilia. Amedeo lauscht, als hörte er alles zum ersten Mal. In der Reihe vor uns schläft und schnarcht der Abgeordnete der Romagna, Benito Mussolini. Er furzt laut im Schlaf und alle Sitze um ihn herum sind leer. Seine Hosen sind stramm um die Lenden. Ich reiche meine Kündigung ein, Signore Mussolini. Ein neuer Herausgeber muss sich mit Journalisten umgeben, die er kennt und denen er traut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie einen Kunstkritiker in der neuen Zeitung brauchen werden. Kunst ist die Domäne der Bourgeoisie, wie ich Sie in Ihren Reden habe sagen hören. So oder so bin ich der Meinung, dass sämtliche Macht- und Einflussposten regelmäßig rotieren sollten. Auf diese Weise vermeiden wir Verschwörungen, Putsche, Attentate, Morde. Sogar Sie sollten die Herausgabe der Zeitung nach 6 Monaten jemand anderem übertragen. Vielleicht sogar einmal einer Frau. Stimmen Sie mir zu? Noch in derselben Nacht, als die Kameraden es ihm überlassen haben, die Schlagzeilen für die Morgenzeitung zu setzen, da vögelt er mich zum ersten Mal über einer riesigen Rolle Zeitungsdruckpapier. Er macht sich nicht die Mühe, mich auszuziehen. Er bemerkt die spitzen Strümpfe nicht, die ich ihm zuliebe angezogen habe. Amedeo wartet zu Hause auf sein Abendessen. Muss warten. Wir müssen die Frühausgabe rausbringen. Die Arbeiter verschlingen jedes Wort. Sie bauen darauf, zum Frühstück Avanti zu lesen. Wir dürfen sie nicht enttäuschen. Die Revolution wird sich in diesem Opfergeist vollziehen. Hast du meine Tochter gefunden? Ich bin oft an Erta gekommen, wo ich von ihr hörte, aber ich kann sie nicht finden. Also, so. Ein Diamant fort kostet mich 2000 Dukaten zu Frankfurt. Ich wollte meine Tochter lege tot zu meinen Füßen und hätte die Juwelen in den Ohren. Wollte sie lege eingesagt zu meinen Füßen und die Dukaten im Sarge. Heute hat Herausgeber Mussolini einen Leitartikel über die Rechte der Frauen geschrieben. Das erste und vorrangige Recht der Frauen ist es, zu gefallen. In dem Augenblick, wo eine Frau aufhört, einem Mann zu gefallen, wird sie Gegenstand von Bitterkeit. Es ist mir gelungen, ihn zu überreden, unsere Kampagne für das Frauenstimmrecht zu unterstützen, was für ihn ein schwieriger, aber nützlicher Schritt ist. Wer weiß, vielleicht wird er mit seinem Ehrgeiz eines Tages auf die Stimmen der Frauen angewiesen sein. Er hat gute Chancen, gewählt zu werden, glaub mir. Wie viel? Du müsstest mal sehen, wie die Massen ihn in den Dörfern empfangen, Amedeo. Wie einen Filmstar. Wie viel? Die Sozialisten haben eine reelle Chance zu gewinnen in Turin, Geld. Mailand. Ich spreche von Geld, Jessica. Ach, genug, dass er gewinnen kann. Ohne Unterstützung kann er nicht einmal Handzettel drucken. Und was hast du davon? Ich bin seine Privatsekretärin. Ich helfe ihm bei seinen Reden. Und sollte er es je nach Rom schaffen, Rom, werde ich seine Kultusministerin. In Kultur wird er wohl etwas Nachhilfe brauchen. Du sprichst von einer Welt voller Kunst und Kultur, Gleichberechtigung der Geschlechter. Solche Dinge haben überhaupt keinen Zugang zum Gehirn dieses Mannes. Ich werde sie dort einpflanzen. Wie kannst du dir so sicher sein? Weil ich es will. März 1919. Der Kandidat Mussolini, er ist es, der da fiedelt, hat mich gebeten, die Satzzeichen in einer wichtigen politischen Rede zu korrigieren. 42 Millionen Italiener leben übereinander gestapelt, wie Kinder in einem Internat oder Rekruten in einer Kaserne. Das undisziplinierteste Volk, die individualistischste Rasse der Welt, muss sich, wenn es in Frieden leben will, strengen Regeln und harter Disziplin unterwerfen. Dies ist nicht nur für Italien eine Schwierigkeit, sondern für ganz Europa. Einander zu nahe zu sein, führt zu Eifersucht, macht Nachbarn zu erbitterten Feinden, weil sie sich gegenseitig auf die Nerven gehen. Schlusspunkt. Ich muss dazu sagen, dass der Kandidat Mussolini den engen Begriff des internationalen Sozialismus bereichert und erweitert und durch einen neuen, verständlichen, auf Blut- und Rassenunterschieden basierenden Sozialismus ersetzt hat. Buongiorno, grüß Gott. Irgendwas zu verzollen, Signora? Nein. Wie viel ausländische Währung, bitte? Nicht viel. Schweizer Franken? Wenige. Dollar? Nein. Gold? Nein. Eine Frau Ihrer Klasse, die beim Überqueren der Grenze keinen Schmuck trägt? Ich musste meinen gesamten Schmuck versetzen, um diese Reise zu bezahlen. Bitte öffnen Sie den Koffer. Ich finde den Schlüssel nicht. Aufmachen! Was ist das hier? Bitte geben Sie das her. Es ist ein persönliches Manuskript. In jener Nacht ließ Fiorella sich gewaltsam von ihm nehmen. Bitte, das dürfen Sie nicht. Paolo gab dem Drang nach, sie bis zur Unterwerfung zu ohrfeigen, bevor er sie grob über die Fensterbank warf und sie von hinten nahm. Das haben Sie geschrieben? Geben Sie das her. Er fluchte und beschimpfte sie noch weiter, während er auf sie einstieß. Fiorella wusste auch ohne Flüche, was ein Mann wollte, was er von ihr brauchte. Aber es war nicht blinder Gehorsam. Es war Fiorellas Bedürfnis, misshandelt wie eine Stoffpuppe herumgeschleudert zu werden. Die geheime Sehnsucht aller Frauen, vor allem jener. Betrügen ist ein Wort, das ich nicht ausstehen kann. Besonders in Bezug auf dich, den ich respektiere. Ich spiele kein Spiel, Amedeo. Trotzdem bezahle ich die Zeitung und die Kampagne für meinen Rivalen. Das Wort Rivale kann ich auch nicht leiden. Ich lebe nicht in einem drittklassigen Liebesroman. D'accordo. Und, Signora Mussolini? Rachele, diese fette Schweinefratze. Ich wette, sie kann mich an ihm riechen. Und wie ich sie kenne, steckt sie ihre Nase in seine Unterhose, wenn er sich auszieht. Ich hoffe, er reibt ihr Gesicht kraftig damit ein, mit meinem Geruch. Das klingt aber doch so, als wäre sie deine Rivalin. Du weißt ja gar nicht, was es heißt, die Dritte bei einem Paar zu sein. Ich kann ihn nur sehen, wenn es ihm gelingt, von ihr wegzukommen. Wir vögeln, aber wir verbringen nie eine Nacht miteinander. Es gibt nichts Demütigenderes, als ihn zum Schlaf nach Hause zu schicken, nachdem er in mir drin war. Entschuldigung, wenn dir das peinlich ist. Wem, wenn nicht deinem alten Ehemann, kannst du das erzählen? Questa città di frontiera che non ha mai temuto la guerra. Juni 1919. Mio amore, da du beschlossen hast, mit deinen vier Gören und Signora Schweinefratze Ferien zu machen, schicke ich dir dieses Gedicht und hoffe, dass Signora Schweinefratze deine Privatpost nicht öffnet. Aber falls sie es tut, hier eine persönliche Botschaft für sie von mir. Leck mich. Du glaubst, du liebst mich. Es ist ein Spiel. Ich lächle und leide, ich weiß. Doch ich dringe in deine Seele ein, wie eine schleichende Seuche. Andere Frau nimmst du, verlässt du, nimmst sie wieder. Ich lächle und leide, ich weiß. Eines Tages wirst du es wissen. Ich bin in dir, in deinem Geist und in deinem Fleische, immer. Dich lieben ist Geduld ohne Ende. Ich lächle und leide. Per questi residui, residuati di tutte le logge, è veramente uno scandalo inaudito che ci sia l'Italia fascista. Nicht so. Schluff die Suppe nicht. und nimm die Ellbogen vom Tisch. Eines Tages wirst du beim König von England eingeladen sein. Du kannst Staatsoberhäupter nicht begrüßen, wenn dir Lauch und Zwiebeln aus dem Mundwinkel hängen und am Kinn kleben. Ach, und attackiere das Fleisch nicht mit der Gabel, als würdest du einen feindlichen Soldaten mit dem Bajonett durchbohren wollen. Es muss sein. Von nun an ist dein Vorbild nicht mehr Italien, sondern das alte Rom. Du hast es in dir, Imperator zu werden, aber nicht mit offenem Hosenstall. Ach, hör auf, dir den Mund mit dem Handrücken abzuwischen. Nimm eine Serviette. Und vor allem keine Obszönitäten mehr vor den Gästen. Heb sie für mich auf. Wann immer du fluchen und schimpfen willst, warte, bis du auf mir liegst. Da kannst du dann alles Gift, das du willst, in mein Ohr spritzen. Ich sage euch, bis jetzt haben wir das Phantom des proletarischen Kosmopoliten gejagt, was nur zu einem instabilen Internationalismus zwischen den Arbeitern der verschiedenen Länder geführt hätte, ohne irgendein Gefühl der Brüderlichkeit. Der Faschismus, den wir heute propagieren, ist die Verwirklichung des revolutionären Sozialismus von gestern. Und er gründet sich auf den italienischen Geist des Opfers. Ein Geist, der unsere Rasse durchdringt bis in die Tiefen der kriminellen Welt, wo Camorra und Mafia ihre Omerta leben, den Geheimcode eines zutiefst honorigen menschlichen Ehrgefühls. Wer außer einem Italiener kann das verstehen? Du gehst am Freitagabend aus? Geht nicht anders. Eine Versammlung. Eine Versammlung? Zu der du deine besten Seidenstrümpfe anziehst? Amedeo. Ich stelle keine Frage, Jessica. Aber es ist Monate her, seit du mich in die Synagoge begleitet hast. Ich halte es nicht aus, mich auf dem Balkon unter all diesen fetten Weibern in Kopftüchern verstecken zu müssen. Früher hat dich das nie gestört. Ich habe nur so getan. Ich bin nie freiwillig in die Synagoge gegangen. Erst musste ich mit meinem Vater gehen und dann mit dir. Aber es hat dich nie gestört, so zu tun, als ob. Jetzt stört es dich. Ja. Vielleicht hat das hiermit zu tun. Das Wertesystem ist umgestürzt. Die Sklavenmoral beschleunigt den Niedergang der höheren Kasten. Die Schwachen triumphieren, die Juden unterminieren die Macht Roms. Stimmst du dem zu? Ich habe diesen Artikel selbst geschrieben. Wessen Worte sind das? Deine oder seine? Unsere. Ich werde ihm kein Geld geben für solche Reden. Er zählt auf deine Unterstützung. Sorg dafür, dass er seine Zunge kontrolliert. Das ist der Teil an ihm, über den ich keine Kontrolle habe. Dieser Artikel legt ebenfalls nahe, dass Mitglieder des italienischen Parlaments vor ein Exekutionskommando gestellt werden, weil sie Italien in die Anarchie führen. Mussolini ist jetzt Premierminister. Er ist imstande, das auszuführen. Ist nur ein Scherz. Er muss sich als starker Mann darstellen. Die Wirklichkeit des politischen Alltags wird ihn mäßigen. Die Männer in seiner Umgebung werden niemals eine Frau in ihren Rängen dulden. Und schon gar nicht eine Jüdin. Früher oder später wirst du fallen gelassen. Ohne mich würde er im Chaos versinken. Ich schreibe seine Reden und seine Artikel. Ich bereite sogar seine Autobiografie zur Publikation vor. Ich gebe seinen Gedanken Gestalt. Wenn das so ist, wie würdest du erklären, dass das Frauenwahlrecht im neuen Regierungsprogramm fehlt? Das ist immer das Barometer deines Einflusses gewesen, Jessica. Es ist nicht mehr wichtig. Bald wird es gar keine Wahlen mehr geben. April 1923. Mr. William Randolph Hearst hat um eine Serie von Porträts des Premierministers gebeten, die anschließend als seine offizielle Autobiografie veröffentlicht werden sollen. Nicht zu schwer verdaulich für die Amerikaner, eher von der Art, mein Arbeitstag als Premierminister. Mein Lieblingssport. Wie ich mit einer pastafreien Diät 15 Kilo verloren habe. Und so weiter. Pass auf, du spritzt mich ganz nass. Oh. Und bitte nimm die Seife, die ich dir gegeben habe. Es reicht nicht, einfach ins Wasser zu steigen und wieder raus und dich anschließend mit Kölnisch Wasser einzusprühen. Und du musst anfangen, dir die Zähne zu putzen. Also, was wir heute schreiben, wird Geschichte werden. Wie du wirklich bist, ist vielleicht nicht, wie du in Erinnerung bleiben möchtest. Also hör. Ich arbeite 16 Stunden am Tag, ich esse nur Gemüse und getrocknetes Kaninchenfleisch, ich trinke niemals Alkohol und schlafe nur 5 Stunden pro Nacht. Mein liebstes Hobby ist die Geige zum Entspannen. Ich habe übrigens dazu gesetzt, dass du Beethoven spielst, statt Funiculi Funicula. Du musst dich jetzt wie ein Staatsmann benehmen, hör zu. Ich glaube, dass Tiere, kleine Kinder, Frauen und Insekten, das heißt alle jene, die sich nicht selber verteidigen können, ein Recht auf den Schutz der Starken, das heißt der Männer haben. Dieses gleiche Gefühl hat jahrhundertelang Organisationen wie Milizen und Ritterorden beseelt. Und Faschismus ist nur seine heutige Erscheinungsform. Warum stehst du so da? Was jetzt? Hier. Aber ich muss doch erst den Artikel kabeln. Ich muss... Leb wohl, du Guter. Ach, wie gehässig ist es nicht von mir, dass ich des Vaters Kind zu sein mich schäme. Doch bin ich seines Blutes Tochter schon, bin ich's nicht seines Herzens. O Lorenzo, hilf mir dies lösen. Treu dem Worte bleib. So werd ich Christin und dein liebend Weib. Januar 1925. Ich habe die Aufgabe, Briefe von italienischen Frauen an den Premierminister zu durchforsten. Eine möchte ein Universitätsstipendium, die andere einen Kredit, um eine Bäckereikette aufzuziehen und so weiter. Die interessante Projekte haben, werden in mein Büro eingeladen, wo sie auf ihre Eignung zu einem Privatgespräch mit dem Premierminister interviewt werden. Wer wüsste eigentlich besser als ich, welche Staatsaffäre sich hier im Nebenzimmer abspielen soll? Die Mageren schicke ich ohne jede Hoffnung wieder weg. Die mit großen Busen und breitem Hintern setze ich auf die Warteliste. Nur die mit hohen Brüsten und schmaler Taille sind fraglos zugelassen. Jene mit daheim ungeduldig wartenden Ehemännern sind ganz besonders geeignet. Die Geheimpolizei hat mich darauf hingewiesen, dass dies alles ein enormes Risiko darstellt. Aber für mich hat es einen Vorteil. Es ist weniger wahrscheinlich, dass er Lust hat, abends nach Hause zu gehen und mit Signora Schweinefratze zu schlafen. Signora Jessica Alfieri? Ja? Kommen Sie bitte mit. Ich steige hier nicht aus. Doch. Dann verpasse ich den Zug. Ich fahre weiter nach Lugano. Für den Augenblick fahren Sie nicht nach Lugano. Sie betreten die Schweiz nicht. Aber... Bitte nehmen Sie Ihr Gepäck und kommen Sie mit. Verstehen will, muss erst diese Wahrheit verstehen, dass er keine reaktionäre Bewegung ist mit blindem Hass auf jede Veränderung. Er will im Gegenteil sich in eine immer demokratischere Aristokratie verwandeln, in der nicht vom Volk, sondern für das Volk und in seinem Interesse regiert wird. Wir Faschisten wurden Gewalt angeklagt Und ich sage euch hier, ihr Millionen amerikanischer Hörer, so sehr wir die Gewalt bedauern, es wird immer gewisse Störenfriede geben, die nur die Sprache des Knüppels verstehen. Für uns muss Gewalt immer generös sein, effizient und ritterlich. Noch ein letztes. Als mein Schiff gestern in York einlief, unter den Augen der Freiheitsstatue, hatte ich eine Vision der amerikanischen Zukunft. Mit ihrer hochgehaltenen Fackel macht sie den Gruß der Faschisten. Dezember 1930. Heute habe ich den Duce mit Gobineaus Essay über die Ungleichheit der Menschenrassen bekannt gemacht. Der französische Philosoph tritt dafür ein, dass Macht nicht auf universellen Werten wie Freiheit oder Menschenwürde aufgebaut sein darf, sondern eher auf biologischen Faktoren wie Rasse, Nation oder Kaste. Das heißt, durch biologische Überlegenheit kann die Ausübung von totaler sozialer und politischer Macht gerechtfertigt werden. Was meinst du? Hör mal einen Moment auf zu spielen und sag mir, was du denkst. Und das habe ich selber hinzugefügt. Die dunkleren Rassen, ausgestattet mit Körperkraft und natürlichem Rhythmus, vermehren sich in alarmierendem Maße. Die weiße Zivilisation läuft, obgleich sie kulturell und intellektuell überlegen ist, Gefahr, von diesen halbwilden Rassen überflutet zu werden. Wir rufen alle westlichen Führer auf, eine gemeinsame Front gegen die Bedrohung durch schwarze und gelbe Völker zu bilden. Was meinst du? Soll ich diese Pressenotiz Farinacci schicken? Wie können Sie es wagen, mich in Ihr Büro zu bestellen? Für wen halten Sie mich denn? Sie sind Signorina Levi. Ich bin Roberto Farinacci, Minister für Volkskultur. Ich bin Minister ohne Portefeuille. Nein, Signorina Levi, Sie bilden sich das nur ein. Sie sind eine Privatperson. Warum beharren Sie darauf, mich beim Namen meines Vaters zu nennen? Für Sie und jeden anderen bin ich Signora Alfieri. Levi, ist doch angemessener, nicht wahr? Ist dem Premierminister bekannt, dass Sie mich herbeordert haben? Ich habe den Duce nur über wichtige Angelegenheiten zu unterrichten. So, Sie betrachten mich also als nicht wichtig, Signore Farinacci. Jedenfalls sind Sie weniger wichtig, als Sie meinen. Viel weniger. Hüten Sie Ihre Zunge. Ich habe das Ohr des mächtigsten Mannes in Italien. Nicht nur sein Ohr. Setzen Sie sich. Ich bin noch nicht fertig mit Ihnen. Mir ist bekannt geworden, dass Sie den Duce überredet haben, ein Konzert der Negersängerin Josephine Baker in Mailand zu genehmigen. Das geht Sie nichts an. Vor 2 Wochen habe ich angeordnet, das Konzert abzusagen. Hinter meinem Rücken ist es wieder genehmigt worden. Das ist eine Herausforderung meiner Autorität. Der Duce ist die einzige Autorität. Er wird das Konzert genehmigen. Weil Sie ihn dazu überredet haben? Diese Negerin trägt nichts als ein Bündel Bananen, wenn sie auftritt. Ich habe in 5 Minuten einen Termin mit dem Duce. Wenn ich zu spät komme und Sie wissen, dass er das nicht duldet, werde ich ihm den Grund dafür nennen. Nur noch eins, Signorina Levi. Ihre Pressenotiz, die ich veröffentlichen soll. Ja. Ich finde sie recht gut. Und ich habe sie nur leicht bearbeitet. Jetzt steht da: Wir rufen alle westlichen Führer auf, eine gemeinsame Front gegen die Bedrohung durch schwarze und gelbe Völker zu bilden. Zuerst und vor allem aber gegen die Rasse des Shylock. Mich beschimpft, mir 500.000 gehindert, meinen Verlust belacht, meinen Gewinn bespottet, mein Volk geschmäht, meinen Handel gekreuzt, meine Freunde verleitet, meine Feinde gehetzt. Und was hat er für Grund? Ich bin ein Jude. Hat nicht ein Jude Augen? Hat nicht ein Jude Hände, Gliedmaßen, Ausmaße, Sinne, Neigungen, Leidenschaften? Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht. Wenn ihr uns kitzelt, lachen wir nicht. Wenn ihr uns vergiftet, sterben wir nicht. Und wenn ihr uns beleidigt, sollen wir uns nicht rächen. Oktober 1935. Wir werden Äthiopien nehmen. Morgen. Der Duce hat das italienische Volk aufgerufen, sein Gold fürs Vaterland zu opfern. König Vittorio Emanuele Terzo hat 20 Goldbarren gespendet. Der Dichter D'Annunzio hat seine Orden eingeschmolzen. Die jüdische Gemeinde von Rom hat die goldene Menora aus der Synagoge geschickt. Am 18. Dezember sind alle italienischen Ehefrauen und Mütter aufgerufen, ihre Eheringe für den Kauf von Bajonetten zu spenden. Jessica Alfieri denkt, dass ein Goldring eines Tages für andere Zwecke nützlich sein kann. Warum hast du nicht gewartet, bis ich tot bin? Was ändert das? Ich habe deinen Glauben nie geteilt, Amedeo, das weißt du. Du kannst dir nicht aussuchen, Jüdin zu sein oder nicht, Jessica. Das ist ein Schicksal, dem auch du nicht entkommst. Entschuldige, ich wollte dich damit nicht kränken. Ich musste es einfach tun. Um deine Haut zu retten? Meine Entscheidung zu konvertieren war ganz freiwillig. Du glaubst an den römischen Katholizismus? Ach, natürlich nicht. Warum dann? Weil, wenn Herr Goebbels nach Rom kommt, kannst du problemlos zum Abendessen geladen werden? Jessica, schau mal in den Spiegel. Du bist längst nicht mehr die junge Frau, die ihm vor 20 Jahren geholfen hat, seine vorigen Reden zu schreiben. Du wirst feist um die Taille. Und ich weiß, dass die Tropfen, die du jeden Abend einnimmst, gegen Gicht sind. In all den Jahren, die ich dich kenne, hast du nie Schminke gebraucht. Jetzt bist du gepudert und bemalt wie eine Künstlerpalette. Und dein Haar hast du auch gefärbt, um die grauen Strähnen zu übertünchen. Wenn ich das sehe, sehen andere das auch. Ich bin nicht wegen meines Aussehens in Rom. Ich bin die offizielle Dolmetscherin des Duce und ich schreibe seine Autobiografie. Über beide Knie gestreut mit dem Fuß. 9. Mai 1936. Hunderttausende stolzer Italiener strömen zum Palazzo Venezia, um den Duce das neue römische Reich proklamieren zu hören. Suchscheinwerfer gleiten über die gewaltige Menschenmenge, die jetzt wie aus einer Kehle schreit: Duce, Duce, Duce! Der Duce betritt den Balkon, das Kinn vorgestreckt, den Kopf hoch erhoben, wie immer. Mit einer Handbewegung gebietet er Schweigen. Kamerati! Hallo, Paul Duce! Il popolo italiano ha creato col suo sangue l'impero. Das italienische Volk hat das Reich mit seinem Blut geschaffen. E lo difenderà contro chiunque con le sue armi. Das Volk wird es mit seiner Arbeit bereichern und gegen wen auch immer mit den Waffen verteidigen. Il testa suprema. Levati in alto, legionari. Mit dieser absoluten Gewissheit, Schwarzhemden, Legionäre, hebt eure Standarten, eure Schwerter und eure Herzen empor und grüßt nach 15 Jahrhunderten die Wiedererstehung des Reichs auf den schicksalsträchtigen Hügeln Roms. Werdet ihr seiner würdig sein. Mit diesen Worten hat der Duce soeben offiziell das faschistische Römische Reich gegründet. Die Menge ist in gewaltiges Jubelgeschrei ausgebrochen. Ringsum fallen Frauen in Ohnmacht. Meine Papiere sind in Ordnung. Ich habe ein Visum. Sie können mich nicht aufhalten. Wir haben Sie aufgehalten. Mein Pass ist vom Außenministerium in Rom abgestempelt und vom Minister persönlich signiert. Sie werden hier auf Antrag des Volkskulturministers festgehalten. Ich verlange, den Grund zu erfahren. Den wird Ihnen zweifellos morgen früh Signore Farinacci persönlich mitteilen. Herr Farinacci. Wissen Sie, was man im Außenministerium über Sie sagt, Claretta? Keiner lässt Sie mehr in die Nähe des Außenministeriums. Wie wollen Sie da etwas erfahren? Ich habe noch immer hochgestellte Freunde. Den Großrabbiner von Rom vielleicht. Claretta, Sie sind noch ein Kind. Sehen Sie denn nicht, was da abläuft? Der Duce ist 53. Er bekommt eine Glatze. Er schafft nur noch 6 Mal am Tag eine Erektion statt 12. Er sucht eine eigene Jugend bei Ihnen. Sie bedeuten ihm nicht das Geringste. Als ich mich bereit erklärt habe, Sie hier zu treffen, war ich entschlossen, mich nicht von Ihrer billigen Eifersucht provozieren zu lassen. Hören Sie, so unpassend albern oder feige meine Eifersucht auch sein mag. Eines ist sie nicht und wird sie nie sein. Billig. Es ist eine sehr kostbare Eifersucht. Sie hat nichts gemein mit Ihrer Aschenbecher zerschmetternden Eifersucht. Nichts gemein mit Ihrer Stürze-mich-aus-dem-Fenster-Eifersucht. Meine Eifersucht hat Klasse. Haltung! Was auch immer. Ich bin jetzt deine Frau. Nein, Sie sind nur in seinem Bett. Eines Tages wird auch das keine Bedeutung mehr haben. Zuerst werden Sie sich danach verzehren, in seinem Bett zu bleiben. Am nächsten Morgen mit ihm zu frühstücken, während er wie immer zu Rachele und seiner Brut zurückgekehrt ist. Er geht nicht mehr zu Rachele zurück. Er bleibt die ganze Nacht bei mir. Das heißt, Herr und Frau Göring kommen zum Staatsbesuch. Haben Sie schon Deutsch gelernt? Der Duce wünscht meine Anwesenheit bei staatlichen Anlässen nicht. Sehen Sie, ich werde mich auf Deutsch mit Herrn Göring unterhalten und über Kunst und Politik diskutieren. Sie stehen nicht länger auf der Gästeliste. Ausländer können zu Staatsangelegenheiten nicht geladen werden. Ausländer? Sie sind Israelitin. Der Duce sagt, alle Juden sind Zionisten. Sie lehnen es ab, sich zu integrieren. Sie bleiben unter sich und versuchen, die italienische Lebensweise zu unterminieren. Ach, damit kannst du, ich bin in Venedig geboren. Ist das vielleicht nicht in Italien? Meine Familie lässt sich bis ins Mittelalter zurückverfolgen. Signore Alfieri, ich würde Ihnen gerne einen freundschaftlichen Rat geben. Es wäre klug, wenn Sie Italien verlassen würden. Ich glaube, Ihr Leben ist in Gefahr, wenn Sie hier bleiben. Ich werde Italien nie verlassen. Niemals. Wenn Italien heute in der Welt eine Machtposition hat, dann ist das in nicht geringem Maße mein Werk. Meine Rolle ist im ganzen Lande anerkannt. In ganz Europa weiß man, wer Jessica Alfieri ist und was sie geleistet hat. Wenn, wie Sie sagen, mein Leben in Gefahr ist, dann sollen sie es haben, die Farinacis dieser Welt. Danke. Ihnen steht eine große Geigerkarriere bevor, Professor Einstein. Oh, ja. Es war jedenfalls das allerschönste Geburtstagsgeschenk, das man mir je gemacht hat. Ich wollte Ihnen für Ihre Bemühungen für die jüdische Gemeinde in Italien danken, Frau Dr. Alfieri. Wieso wissen Sie davon? Es sollte eigentlich ein Geheimnis sein. Ich bin wie Immanuel Kant. Ich weiß die Uhrzeit, bevor die Uhr schlägt. Nun, auf ein Billionstel Sekunde jedenfalls. Was ich gemacht habe, habe ich diskret getan. Es würde das Gegenteil bewirken, wenn ich es in die Welt posaunte. Ich finde in Ihrer Arbeit einen gewissen Widerspruch zu Ihrer Rede im amerikanischen Rundfunk. Oh, da besteht kein Widerspruch. Ich handle stets aus innerster Überzeugung. Zweifellos. Und doch haben Sie enge Verbindungen mit der italienischen Regierung. Auf diese Verbindung bin ich stolz, Professor Einstein. Die heute Folgendes veröffentlicht hat. Das Rassenmanifest. Rassenmanifest? Das Manifest hat 10 Grundsätze. Ich will Sie nicht mit allen langweilen, nur ein paar interessante Happen wie: Alle Italiener sind von nun an als Arier zu betrachten. Ein Stückchen weiter. Mitglieder der jüdischen Nation sind weder Arier noch Italiener. Um die rassische Überlegenheit der italienischen Rasse zu bewahren. Italienische Rasse? Gut, nicht wahr? Ist Heirat oder Geschlechtsverkehr mit Juden von nun an verboten und gesetzlich strafbar? Soll ich fortfahren? Nein. Wenn Goebbels solchen Dreck veröffentlicht, macht sich natürlich niemand Illusionen. Aber hier. Wie ist es möglich, dass es hier in Italien so weit gekommen ist, Frau Dr. Alfieri? Und insgesamt sage ich Ihnen, 500.000 Gewehre sind besser als 5 Millionen Wählerstimmen. Wir sprechen nicht mehr von Freiheit, sondern von Ordnung. Und nicht mehr von Gleichheit, sondern von Hierarchie. Und voller Freude fügen wir hinzu, der Faschismus ist schon über den verwesenden Leichnam der Göttin Freiheit hinweggestürmt. Ein perfektes Ende für deine Autobiografie. Auch das Reich ist inbegriffen. Es ist alles schon getippt. Du brauchst nur die Korrekturbögen zu lesen. Ich habe Mr. Hirst telegrafiert, dass er anfangen kann, das Buch in allen seinen amerikanischen Blättern als Serie zu veröffentlichen. Herr Goebbels hat eine deutsche Übersetzung in Auftrag gegeben. So, meine Arbeit hier ist jetzt beendet. Brauchst du noch etwas von mir? Wenn nicht, dann fahre ich nach Venedig zurück. Du weißt, wo du mich erreichen kannst. Mir ist aufgefallen, dass mich ein Bericht der Geheimpolizei, der sich in deinem Besitz befindet, als Agentin der jüdischen Internationale bezeichnet, deren Ziel es sei, die italienische Regierung zu stürzen. Was habe ich 25 Jahre lang getan, dass ich ein solches Misstrauen verdiente? Alles, was ich heute bin oder war, geht auf deine Rechnung. Wenn du mich beobachten lässt, werden deine Agenten nichts als eine Spiegelung deiner selbst sehen. Wenn sie meinen Klatschgeschichten am Telefon zuhören, werden sie ein seltsames Echo in der Leitung hören, das deine Stimme ist. Und wenn sie mich verhören, kann ich nur in deiner persönlichen Sprache antworten. Nur eins noch. Ich habe dich in all diesen Jahren nie um etwas gebeten. Wir werden uns von heute an nie wiedersehen. Und ich gestatte mir, dich um einen Gefallen zu bitten. Sigmund Freud stirbt in Wien an Krebs. Ich bitte dich, dich bei den Deutschen für ihn zu verwenden, dass man ihm gestattet, nach England auszureisen, um dort in Frieden zu sterben. F-R-E-U-D. Freud. Sigmund Freud. Grazielle. Addio. Ciao. Sie halten mich rechtswidrig fest. Meine Papiere sind in Ordnung. Wenn das Leben nur eine Sache von ordnungsgemäßen Papieren wäre, könnten wir die Staatsangelegenheiten den Bürokraten überlassen. Wir sind noch keine Deutschen geworden. Was wollen Sie, Farinacci? Ich hatte gedacht, Sie seien froh, mich von hinten zu sehen. Der Duce macht sich Sorgen um Privatbriefe, die zwischen Ihnen ausgetauscht worden sind und eventuell gewisse Indiskretionen enthalten. Wir haben Ihr Gepäck durchsucht und nur ein pornografisches Manuskript und eine verstaubte Perücke gefunden, aber keine Briefe. Ich habe sie verbrannt. Das kann jeder sagen. Es ist die Wahrheit. Das alles ist nur ein Vorwand, mich in Italien festzuhalten. Warum sollte irgendwem daran gelegen sein, Sie in Italien festzuhalten? Ich weiß zu viel. Was immer Ihnen über mich zu sagen einfallen mag, bin und bleibe ich die Frau, die dem Duce zur Macht verholfen hat. Das kann mir niemand nehmen. Das habe ich schon getan. Das Ministerium für Volkskultur korrigiert die Autobiografie des Duce. Sie kommen darin nicht mehr vor. Wir haben Ihre Präsenz getilgt und die von Signora Rachele Mussolini wiederhergestellt, von der in Ihrer Version keine Rede war. Oh, das ist ungeheuerlich. Der Duce würde dergleichen nicht befürworten. Er hat es angeordnet. Würden Sie mir nun diese Briefe aushändigen? Ich sagte bereits... Hören Sie das? Was? Draußen. Begreifen Sie langsam. Das Exekutionskommando. Warum ist er nicht selber gekommen, der Duce? Mir wäre es lieber, er würde es tun, mir eine Kugel in den Kopf jagen. Wie albern sentimental ihr Juden seid. Ich bin römisch-katholisch. Und ich bin ein Neger. Nun, schauen Sie aus dem Fenster. Wer sind Sie? Eine Schwadron äthiopischer Söldner. Sie haben für uns gegen Ihr eigenes Volk gekämpft. Ich habe sie speziell für Sie hierher gebracht, weil ich Ihren persönlichen Geschmack kenne. Aber das würden Sie nicht wagen. Da diese Briefe sich nicht in Ihrem Koffer befinden, nehme ich an, Sie sind irgendwo auf Ihrem Leib versteckt. Ich werde jetzt einen kleinen Spaziergang machen und die frische Schweizer Luft gleich hinter dem Grenzzaun schnuppern. Das dauert etwa eine halbe Stunde. Und dann bitte, wenn Sie wollen, ziehe ich mich vor Ihnen hier aus. Da wird mir übel. Den Äthiopiern ist der Gestank egal. Ist Teil ihrer Natur. Ich überlasse sie Ihren Händen. Nein, Farinacci, kommen Sie zurück. 5 Sekunden. 1, 2, 3. Sie sind in einem Banktresor. In Zürich. Ich schwöre es auf das Kreuz und die Heilige Schrift. Ich dachte... Eines Tages würden Sie historischen Wert bekommen. Sie hatten also die Absicht, sie zu verkaufen? Geben Sie es zu! Ja. Wo ist der Schlüssel zum Tresorfach? Ich habe ihn bei mir. Sie bekommen ihn gleich. Wo ist er raus damit? In meiner Vagina. Ich werde Sambo bitten, ihn für Sie da herauszuholen. Lassen Sie mich auf die Toilette gehen. Holen Sie ihn raus. Drehen Sie sich um. Auf der Stelle. Hier. Erwarten Sie von mir, dass ich diesen stinkenden Gegenstand anfasse. Ich werde ihn abwaschen. Buenos Aires, cuando lejos me vi, solo allá bajo el suelo, en las notas de un tango dulzón, que lloraba el bandoneón. Ob ich die Nachricht gehört habe? Klar. Die Pressefotos habe ich gesehen, wie sie auf der Piazzale Loreto in Mailand kopfüber dahingen, wie Ochsenhälften. Wer? Kommunisten, ganz sicher. Sie waren von roten Partisanen erschossen und an den Knöcheln an einem Stahlgitter bei einer Tankstelle aufgehängt worden. Benito hat eine Schusswunde. Im Bauch, Claretta, in ihrer Brust. Was? Ob er erkennbar war? Von den Fotos? Ob es wirklich der Duce ist? Naja, es ist lange her, wissen Sie? Ich bin schon seit 7 Jahren hier in Buenos Aires. Mein Eindruck? Er scheint in den letzten Jahren dünn geworden zu sein. Er hat kaum noch Fleisch auf den Rippen. Sie genauso. Mager wie eine Bohnenstange mit knochigen Beinen und kaum erwähnenswerten Brüsten. Ihr dünnes, borstiges Haar ist nicht einmal gekämmt. Was für ein schlampiger Tod. Was ich denke? Ach, bitte lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe keine Zeit. Das sind uralte Geschichten, wissen Sie? Ein allerletztes Wort. Ja. In meinen Träumen sehe ich mich dort statt ihrer. Kopfüber, neben ihm aufgehängt, mit meinem runden Bauch, der in der Sonne glänzt. Meine Brüste hätten die Partisanen verhüllt und niemals wie die ihrigen zur Schau gestellt. Wie diese puritanischen Roten nun mal sind, nicht wahr? Und meine üppigen Locken hätten nicht wie Clarettas so zerzaust darunter gehangen. Nein, ich wäre gepflegt geblieben. Das war schon immer meine Stärke. Genug davon. Jetzt muss ich mich beeilen. Entschuldigen Sie, sonst komme ich noch zu spät zum Abendessen mit Colonel Perron und seiner Frau. Ich war Il Duces Judenmädchen. Hörspiel von David Zane Meyrowitz. Mit Angela Winkler als Jessica Alfieri. In weiteren Rollen Amedeo, Simon Rühhag. Farinacci, André Schimanski. Claretta Petacci, Jenny Schili. Einstein, Hermann Lause. D'Annunzio, Christoph Banzer. Mussolini, Peter Kurt. Einwanderungsbeamter, Helmut Zuber. Die Viola spielte Wiebke van Eyckeren. Technische Realisation Rudolf Grosser und Christina Ocker. Regieassistenz Sabine Stein. Regie David Zane Meyrowitz. Sie hörten eine Produktion des NDR aus dem Jahr 2002.